Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Berlin war eine Häuserwucherung, die sich flach und düster in der sandigen Mark ausbreitete. Ein armseliges Rinnsal, die Spree, durchzog sie. Das Flüsschen nahm schwarze und schillernde Farben an von den Abwässern, die man hineinleitete. Die Häuser wandten ihm den Rücken zu, Schuppen und Kohlenlager bedeckten seine Ufer. Im Hansaviertel im Tiergarten öffnete sich die Welt ein wenig um das trübe proletarische Gewässer. Es sah Bäume und Boote und war glücklich, die Steinmassen verlassen zu können, aus denen der Unrat troff. Aber noch lange draußen in der Ebene stellten sich Fabriken um das Flüsschen, Anlagen groß wie eine Stadt und darin abermals Menschen, die arbeiteten. Die Stadt Berlin wucherte auf Sand, der in Urzeiten Meeresboden war. Wo früher Fische schwammen, lebten jetzt Menschen und in so großer Zahl und auf so karger Erde, dass der größte Teil von ihnen entbehrte und schwer fronten musste, um am Leben zu bleiben. Im Norden, Süden und Osten der Stadt, im ganzen weiten Umkreis, standen die Fabriken, die man für entfernte Städte und Länder errichtet hatte. Viele von ihnen waren im Krieg entstanden, in dem nun verlorenen Krieg von 1914 bis 1918, und viele hatten sich auf Kriegsbedarf umgestellt. Aber da war kein Krieg mehr. Was sollte man mit den Fabriken? Die Besitzer und der Staat hatten kein Geld, um wieder Friedensfabriken aus ihnen zu machen. Es fehlten auch die Rohstoffe. Es gab hungrige Abnehmer, aber keinen, der bezahlen konnte, und das Ausland war verschlossen. Da brachen Streiks aus, der Hass der Arbeiter gegen die Fabrikherren machte sich Luft, es bestand die Gefahr von Fabrikbesetzungen. Im Osten und Norden der Stadt drängten sich die Menschen, die aus dem Krieg kamen, es kamen immer neue, die Demobilmachung war noch im Gange. Schreckliche Wohnungsnot herrschte, wer eine Wohnung wollte, musste hunderte Mark bezahlen, das nannte man Abstandsgeld. Im Westen, wo der Reichtum und der Luxus saß, waren die prächtigen und vornehmen Kaufläden zwar geöffnet, aber Kostüme, Schuhe und Hüte in diesen Läden kosteten viel, dazu war ihr Glanz nur scheinbar. Die Kostüme bestanden aus Kriegsstoffen, die sich rasch auflösten, wie das Papier der Zeitungen und Bücher, das nach kurzer Zeit gelb wurde. Der abendliche Glanz der Straßen und Plätze hatte nachgelassen, man sparte Kohlen, jede dritte Laterne brannte. Über einen großen Teil der Stadt breitete sich ein ängstlich unsicheres Halbdunkel, als ob man Fliegerüberfälle erwartete. An diesen Novembertagen, wo sich die Finsternis von Niederlage und Zusammenbruch auf die wimmelnde Stadt niederließ, fühlten viele in ihr das Verhängnis, die nahende Gefahr. Und wie im Krieg, bei Epidemien sich in den Dörfern die Zettel an den Mauern und Scheunen verbreiteten, Achtung Cholera, Warnung Flecktyphus, so zeigten sich mehr und mehr an Häusern und Villen Schilder, 6-Zimmer-Wohnung, 8-Zimmer-Wohnung, 10-Zimmer-Wohnung mit Garten, Balkon, mit Mobiliar, ohne Mobiliar, ganz und geteilt zu vermieten, zu verkaufen. In manche dieser Villen und Wohnungen zogen schon die speckigen Götter ein, die der Krieg hervorgebracht hatte, die sich von der neuen Not der Menschen nährten, die Götter mit den Köpfen von Aasgeiern, die Spekulanten und ihr Anhang. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zur November-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, zu hören bei Radio Korax in Halle, beim FSK in Hamburg und beim Querfunk in Karlsruhe. Für alle Hörerinnen und Hörer bei Radio Lotte in Weimar ist bei der Ausstrahlung dieser Sendung schon der Dezember angebrochen. Winter ist es geworden und es ist in diesem Jahr 2018 eine Jahreszeit des Erinnerns und Gedenkens. Vor 100 Jahren ist in Deutschland, damals im Deutschen Kaiserreich, etwas passiert, was man lange Zeit für unwahrscheinlich gehalten hat. Die Leute haben Schluss gemacht mit Obrigkeitsdenken, sie haben sich selbst organisiert, sie haben die Räte als eine Organisationsform entdeckt und sie haben darüber nachgedacht, Produktionsmittel zu vergesellschaften. Zum Einstieg habt ihr hier einen Auszug aus dem Roman November 1918 von Alfred Döblin gehört, eine eher düstere Schilderung aus diesem Monumentalwerk zur Novemberrevolution. Vor 100 Jahren hat in Deutschland eine Revolution stattgefunden. Es ist eine unvollendete Revolution geblieben. Nicht zuletzt deshalb, weil nicht alle, die sich die Revolution auf die Fahnen geschrieben hatten, eine Revolution auch wollten. Manche, die sich an ihre Spitze gestellt haben, haben die Revolution gehasst. Aber es ist auch deshalb eine unvollendete Revolution geblieben, weil diese Revolution letztlich militärisch niedergeschlagen worden ist. Trotzdem ist aus dieser Revolution eine neue politische Form hervorgegangen, die Weimarer Republik, eine politische Form, die ihr eigenes Scheitern schon in sich getragen hat. Wenn heute an diese Revolution von vor 100 Jahren erinnert wird, dann sind vor allem die Akteure der Parteien in Erinnerung geblieben. Die Oberen der SPD, auch der Spartakusbund und die daraus hervorgegangene KPD, die Politiker jener Parteien, die dann den Ton in der Nationalversammlung in Weimar angegeben haben. Weniger bekannt sind etwa Leute, die später revolutionäre Obleute genannt worden sind. Es sind Leute, deren Handeln und deren Gedanken heute nahezu vergessen sind, und das, obwohl sie eine zentrale Rolle in der Novemberrevolution gespielt haben. Dass sie vergessen sind, liegt vielleicht auch daran, dass sie etwas anderes wollten als die Weimarer Republik und dass sich ihre Geschichte schlecht einspannen lässt für Ziele innerhalb heutiger politischer Koordinaten. Ich möchte in der vor uns liegenden Stunde aber genau das tun, erinnern an die revolutionären Obleute und vor allem an einen von ihnen, an einen gewissen Richard Müller. Musikalisch wird uns dabei Arnold Schönberg begleiten. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Es gab während des Ersten Weltkriegs in Deutschland halt eine informelle Organisation, die nach und nach in den Betrieben entstanden ist. die aus den Betriebsvertrauensleuten eigentlich hervorging. Die waren vorher eigentlich auch bis zu dem Zeitpunkt einfach noch eher das, was heute oft Betriebsräte leider sind, die einfach die Unternehmenspolitik nach unten sozusagen durchstellen, vermitteln sollen letzten Endes. Das haben die bis zu dem Zeitpunkt auch teilweise noch gemacht. In dem Moment, wo sich aber die Stimmung unter den Belegschaften verändert hat, sie tatsächlich also auch mit dem Krieg unzufriedener wurden, auch mit der politischen Lage, man hatte es de facto dann eigentlich schon mit Militärdiktatur zu tun währenddessen. Es gab Ausnahmezustand, sowas durfte eigentlich alles nicht sein. Die Gewerkschaften hatten sich selber dazu verpflichtet, Burgfrieden zu halten, also nicht zu streiken. In dieser Situation treffen sich dann also tatsächlich eine Reihe von diesen Vertrauensleuten bei verschiedenen Gelegenheiten in einer Bierrunde, kann man immer noch mal sagen, wie sowas immer losgeht. Man erkennt sich auf der Großversammlung und trifft sich hinterher zum Bier. So sind dann diese revolutionären Obleute entstanden in Berlin. Es gibt so eine Strukturen aber auch anderswo, die hießen gar nicht so. Das ist dann einfach im Endeffekt der nachträgliche Bezeichner dafür gewesen. Das heißt, diese gleichen Leute in der gleichen formalen Funktion, die sie hatten, machten jetzt plötzlich eigentlich das Gegenteil von dem, was sie vorher getan haben. Sie waren jetzt diejenigen, die das von der Belegschaft artikulierte Interesse einfach nach draußen vermittelt haben und die fingen dann an, größere Streiks zu organisieren. Revolutionäre Obleute, politische Massenstreiks während des Kriegs, solche Stichworte tauchen in heutigen Erzählungen über die Novemberrevolution höchstens als Randnotizen auf. Dabei haben diese revolutionären Obleute, Vertrauensleute innerhalb der Gewerkschaften, erheblich zu jener Situation beigetragen, die im November 1918 zu einer revolutionären Situation wurde. Man könnte diese revolutionären Obleute bezeichnen als oppositionelle Strömung innerhalb der Gewerkschaftsbasis. Eine Randgruppe im damaligen Geschehen vor 100 Jahren, könnte man meinen. Aber weit gefehlt, einer aus den Reihen der revolutionären Obleute wurde im November 1918 zum Vorsitzenden des Vollzugsrats des Arbeiter- und Soldatenrats in Berlin. Im Grunde genommen das höchste politische Amt in Deutschland, das für kurze Zeit eine sozialistische Republik sein sollte. Der Name dieses Vorsitzenden war Richard Müller. Ein Name, der heute nahezu vollständig vergessen ist, ein Name, der auch lange Zeit in der historischen Forschung kaum eine Rolle gespielt hat. Zum 90. Jubiläum der Novemberrevolution im Jahr 2008 hat der Historiker Ralf Hoffrogge eine Biografie über jenen Richard Müller vorgelegt, um damit eine Lücke der Forschung zu schließen. Er kam vom Land, war einer der vielen Leute, die vom Land in die Städte gewandert sind, weil sie zu Hause nichts werden kann. Müller war mit 16 vollweise, seine Eltern waren halt beide gestorben. Der Vater hatte eine Dorfkneipe gehabt, die ist in Konkurs gegangen, nachdem der Vater gestorben ist. Und Müller ist dann erst nach Hannover und dann später nach Berlin und hat Dreher gelernt. Also jemand, der an einer elektrischen Drehbank Metallteile herstellt. Präzisionsarbeit damals und eine der wirklichen wenigen sozialen Aufstiegsmöglichkeiten für junge Männer, die halt sonst nichts geerbt hatten. Richard Müller wird am 19. Dezember 1880 in Weira in Thüringen geboren. In einer verarmten Familie lernt er früh harte körperliche Arbeit kennen. Als Metalldreher in Berlin erfährt er die Realität industrialisierter Produktion um die Jahrhundertwende. Die Jahrhundertwende ist im Kaiserreich mit einem Industrialisierungsschub verbunden. Die Arbeiterschaft nimmt rapide zu. Betriebe werden autoritär geführt. Mit 26 Jahren tritt Richard Müller in den Deutschen Metallarbeiterverband ein. Also er ist in die Gewerkschaft eingetreten, irgendwann um 1906 wahrscheinlich auch in die SPD. Und das waren beides nominell sozialistische Organisationen. Also die SPD war der politische Arm, hat in den Parlamenten sich wählen lassen und die Gewerkschaftsbewegung waren sozusagen der ökonomische Arm dieser Arbeiterbewegung. Die haben Streiks organisiert, Tarifverträge gemacht und auf ökonomischem Gebiet versucht, Klassenkämpfe zu machen. Und Richard Müller ist interessanterweise in dieser Zeit, er bekennt sich als Sozialist, aber von einem revolutionären Obmann, wie er dann später bekannt wird, ist er noch weit entfernt. Also das, was seine Aufgabe ist in der Gewerkschaft, ist 100% Organisationsgrad sicherstellen, dass er nämlich, er entwirft ein System von Formularen, ob jeder auch immer bei der Versammlung ist, ob die Leute ihre Beiträge zahlen und macht sowas wie Mitgliederverwaltung halt in einer Kommission, die heißt Agitationskommission. Und obwohl er da schon als Sozialist Organisation aufbaut, gibt es eigentlich keine revolutionäre Praxis für die Sozialdemokratie im Kaiserreich. Man hat diese Wahlen, man hat Streiks, aber man weiß nicht so recht, eigentlich will man das System umstürzen, aber man findet so nicht so recht den Hebel. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und die ihr nahestehenden Gewerkschaften gehören vor dem Ersten Weltkrieg zu den mitgliederstärksten Arbeiterorganisationen auf der ganzen Welt. Die SPD ist das Zentrum der Zweiten Internationale, der Sozialistischen Internationale. Aus ihren Reihen kommen die Theoretiker, die die marxistischen Debatten dieser Zeit bestimmen. Innerhalb des Kaiserreichs, in dem für Arbeiterinnen und Arbeiter keine Mitbestimmung vorgesehen ist, entwickelt die Sozialdemokratie eine Art von Gegenkultur. Die Arbeiterbewegung ist nicht nur in Partei und Gewerkschaften organisiert, es entstehen Arbeiterfreizeitvereine und ein eigenes Pressewesen. Dabei ist innerhalb der SPD eine Art von revolutionärem Attentismus bestimmend, eine revolutionäre Partei, die keine Revolution machen will. Straff und diszipliniert organisiert, aber ohne revolutionäre Strategie. Stattdessen setzt man darauf, dass der Kapitalismus die Bedingungen des Sozialismus quasi automatisch schafft. Und deswegen braucht es für Richard Müller und viele andere einfache Gewerkschafter und Sozialdemokraten im Ersten Weltkrieg nochmal so eine Art zweite Politisierung, zweite Radikalisierung, damit diese Novemberrevolution überhaupt erklärbar wird. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte die Sozialdemokratie immer wieder Stellung gegen einen möglichen Weltkrieg bezogen, dessen Ausbruch sich schon in den Jahren zuvor abgezeichnet hatte. In ihren Presseorganen hatte die SPD immer wieder klargemacht, ein Weltkrieg ist dem Gedanken eines proletarischen Internationalismus diametral entgegengesetzt. Ein Weltkrieg kann für Arbeiterinnen und Arbeiter nur eine Verschlechterung der eigenen Situation bedeuten. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat die Parteiführung ihre antimilitaristische Position jedoch schlagartig geändert. Deutschlands Eintritt in den Krieg wurde nun als Vaterlandsverteidigung gerechtfertigt, zumal der Krieg gegen das reaktionäre zaristische Regime in Russland gerichtet sei. Der Kaiser und die oberste Heeresleitung wussten, dass sie einen Krieg nur führen konnten, wenn dem auch die Spitzen der Arbeiterorganisationen zustimmten. Und das taten die Reichstagsabgeordneten der SPD am 4. August 1914, als sie ihre Zustimmung zu den Kriegskrediten gaben. Zuvor hatten auch die Führer der Gewerkschaften ihre Zustimmung gegeben. Sie riefen dazu auf, während des Krieges auf Streiks und Arbeitskämpfe zu verzichten. Doch in der Gewerkschaftsbasis wollte man dieser Ansage nicht lange folgen. Die revolutionären Obleute sind eigentlich der ehrenamtliche Gewerkschaftsapparat. Das, was heute gewerkschaftliche Vertrauensleute sind, Betriebsräte gab es damals noch nicht. Das waren Leute, die haben 10 Stunden gearbeitet und danach die Sitzung organisiert und dafür auch kein extra Geld bekommen. Aber die haben das aus Überzeugung gemacht. Und diese Überzeugung ist irgendwo zerbrochen, als die Gewerkschaftsführung am 2. August 1914 gesagt hat, wir machen keine Streiks, weil mit Streiks schaden wir ja unseren Brüdern im grauen Rock, also den Soldaten, die da dieses Völkerschlachten unternehmen. Und das können wir nicht machen. Während gleichzeitig die Sozialdemokratie vorher noch gesagt hatte, nee, einen internationalen Krieg auf gar keinen Fall. Da tun wir was dagegen und dann tat sie doch nichts. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich nicht. Das gab erstmal eine große politische Enttäuschung und dann etwas später auch merkte man auch, mit dem Streikverzicht hat man nicht nur politischen Prinzip ausgegeben, es geht einem auch sehr materiell an den Kragen. Weil die Mieten stiegen, rund um die Rüstungsindustrie zogen sehr viele Leute zu. Es war Wohnungsnot, gleichzeitig blieben die Löhne konstant, also man konnte diese Miete nicht mehr bezahlen. Und es gab eine massive Lebensmittelkrise. Also es gab einfach nicht mehr genug zu essen. Die Leute, die Geld hatten, versorgten sich auf dem Schwarzmarkt. Die normale Arbeiterfamilie konnte sich die Preise da nicht leisten und musste ihre Kinder hungern lassen. Wenn in dieser Zeit keine Streiks und keine Lohnerhöhungen drin waren, dann war das skandalös für diese Leute. Die mussten halt zusehen, wie ihre Kinder krank werden und letztlich sind auch viele dran gestorben. Also es war wirklicher Hunger, nicht nur so ein bisschen Bauchkrummen. Und in dieser Zeit kam es halt zu dieser Radikalisierung, dass die Obleutestrukturen einfach Lohnstreiks gemacht haben trotzdem. Ganz egal, ob die Gewerkschaftsführung diese Streiks genehmigt oder nicht, die wurden trotzdem durchgeführt. Es wurden Verbesserungen durchgesetzt. Und das war so die erste Stufe der Radikalisierung, dass man einfach diese Disziplin, die man selber lange mitgetragen hat, nicht mehr mitmacht, weil sie keinem Zweck mehr dient. Und die nächste Stufe war, dass sich die Leute dann auch daran politisiert haben und gesagt haben, wir machen jetzt auch Streiks gegen den Krieg. Also wir verlangen nicht mehr nur mehr Lohn, um uns Nahrungsmittel zu kaufen, sondern wir wollen, dass die Ursache dieser ganzen Mängel, nämlich der Krieg, verschwindet. Und das war der erste politische Massenstreik und das war auch insoweit eine Radikalisierung, als dass dieser erste politische Massenstreik im Juni 1916 eine Solidaritätsaktion für Karl Liebknecht war. Karl Liebknecht war damals bekannt als einer der größten Kritiker des Weltkrieges. Er war der erste sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete, der im Dezember 1914 gegen die Kriegskredite gestimmt hat. Und auf den haben so alle hingeschaut. Das war eine meinungsbildende Figur. Und als der in den Knast kam, verurteilt wurde zu 2,5 Jahren Zuchthaus, haben eben Richard Müller, Emil Barth und viele andere niedrigrangige Gewerkschafter in Berlin einen Streik organisiert. 50.000 Leute legen in ganz Berlin die Rüstungsindustrie lahm. Das war der erste politische Massenstreik und das war sowas wie eine Art Revolte der ehrenamtlichen Gewerkschafter gegen den Gewerkschaftsvorstand, der den Krieg weiter mitgetragen hat. Und aus dieser Revolte haben sich halt weitere Streiks entwickelt und irgendwann die Organisation dieser revolutionären Obleute hat sich dann gefestigt. Während des Ersten Weltkriegs organisierten die revolutionären Obleute insgesamt 3 politische Massenstreiks. Während der erste Massenstreik im Juni 1916 eine Freilassung Karl Liebknechts forderte, war der zweite politische Massenstreik im April 1917 gegen das sogenannte Vaterländische Hilfsdienstgesetz gerichtet. Dieses Hilfsdienstgesetz bedeutete eine Aufhebung der freien Berufswahl und verpflichtete alle Arbeiterinnen und Arbeiter zur Arbeit in rüstungswichtigen Betrieben. Die Arbeiter verloren ihren Kündigungsschutz und waren der Willkür der Unternehmer noch schutzloser ausgeliefert. Die konnten undisziplinierte oder aufmüpfige Arbeiter denunzieren, was meist mit dem Einzug zur Front geahndet wurde. Die Gewerkschaftsführung hatte das Hilfsdienstgesetz mitgetragen. Sie erhielt dafür die Anerkennung als offizielle Vertretung der Arbeiterschaft. Doch auch angesichts der verschärften Notlage im Fortgang des Krieges wollte das die Basis nicht mittragen. Der Streik richtete sich also explizit gegen die Gewerkschaftsführung. Zehntausende nahmen an ihm teil. Der dritte politische Massenstreik fand im Januar 1918 statt. Er ist nun explizit gegen den Krieg gerichtet. Forderungen des dritten Massenstreiks lauten: sofortiger Frieden ohne Annexionen und Entschädigungen, Hinzuziehung von Arbeitervertretern aller Länder zu den Friedensverhandlungen. Für die spezifische Situation in Deutschland wurde gefordert, bessere Lebensmittelversorgung, Ende des Belagerungszustandes, die Wiederherstellung der Pressefreiheit, das Ende der Einmischung des Militärs in Gewerkschaftsangelegenheiten und eine durchgreifende Demokratisierung der gesamten Staatseinrichtungen. Noch mehr Menschen nahmen an diesem dritten politischen Massenstreik teil, und das, obwohl er von einer clandestinen Struktur organisiert worden war, die sich aus einer recht überschaubaren Personenanzahl zusammensetzte. Naja, das geht nur, wenn alle stinksauer sind. Wenn es einen materiellen Druck der Verhältnisse gibt, dass alle Leute und nicht nur die Überzeugten, sowieso schon Linken, die auch in ihrer Freizeit auf Plenum gehen und das alles wichtig finden, hingehen, sondern wenn alle stinksauer sind. Und diese Situation war in der Zeit gegeben. Die Leute haben gehungert, die Leute haben gemerkt, dieser Krieg, der nimmt uns buchstäblich die Butter vom Brot. Und wenn dann eine kleine Gruppe gesagt hat, jetzt tun wir was, dann war die Resonanz sehr groß. Dann haben auch sehr viele Leute mitgemacht, die überhaupt gar keinen Kontakt hatten mit dieser kleinen Gruppe. Das Wichtige war aber vor allen Dingen, dass Müller und die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, schon vorher ein Netzwerk hatten. Also Richard Müller war Branchenleiter der Berliner Dreher im Deutschen Metallarbeiterverband. Das ist die Vorläuferin der IG Metall. Und damit war er verantwortlich für etwa 8.000 bis 9.000 Dreher, also alle, die diesen Beruf in Berlin hatten. Und sein Kumpel war jemand, der hieß Emil Barth, der war Branchenleiter der Klempner. Das heißt, der war Gewerkschaftsrepräsentant für alle Berliner Klempner. Und dann gab es noch viele untere Chargen in diesen Gewerkschaftsvertrauensleuten, zum Beispiel in einzelnen Fabriken, in einzelnen Werkstätten. Und die haben sich halt getroffen, die kannten sich vor dem Krieg und die haben sich gegenseitig vertraut, weil sie vorher schon eine politische Praxis hatten. Und deswegen war das eine sehr kleine Struktur, die aber eine sehr große Ausstrahlung hatte, weil sie eben alle schon innerhalb dieser Arbeiterbewegungs- und Gewerkschaftsstrukturen bekannt waren und genau wussten, wie sie halt eine Nachricht weiterspeisen, ohne dass sie jetzt Flugblätter verteilen und dabei vielleicht erwischt werden, sondern sie haben einfach die Nachricht weitergegeben über ihre Kanäle, haben sich verabredet auf privaten Geburtstagsfeiern, dann einen Tag festgelegt und dann an diesem Tag wurde dann halt ein Streik organisiert. Und das hat dann unglaublich schnell auch Solidaritätseffekte erzeugt, dass in Fabriken, wo vielleicht gar kein Obmann oder keine gewerkschaftlichen Vertrauensleute da waren, die Kontakt hatten zu Müller und Barth, haben, als sie gemerkt haben, die Nachbarn streiken, streiken wir auch mit. Und so hat es halt unglaubliche Solidaritätseffekte gegeben, obwohl die Obleute in Berlin vielleicht nur 50 Leute, ist ein-, zweimal gesagt, Richard Müller sagt, in ganz Deutschland gab es vielleicht 1.000 Leute in diesem Netzwerk, aber das ist alles noch gar nicht richtig erforscht, also man weiß es nicht, vielleicht wird es auch nie erforscht werden, weil die natürlich keine Protokolle geschrieben haben. Die Polizei saß ihnen im Nacken, sie haben nie irgendwas aufgeschrieben, sondern alles nur mündlich verhandelt. Dennoch mit sehr viel Erfolg. Im April 1917 gab es einen zweiten politischen Massenstreik, der auch schon in anderen Städten Anklang fand, zum Beispiel in Leipzig. Und im Januar 1918 den dritten politischen Massenstreik. Der zweite hatte schon 400.000 Leute. Der dritte, sagt man, 750.000 Leute, vielleicht 1 Million. Genau gezählt hat es niemand. Aber ein ganz anderes Signal. Thank you. Im Zuge der politischen Massenstreiks hat sich das Netzwerk der gewerkschaftlichen Vertrauensleute in den Betrieben zu einer revolutionären Gruppierung radikalisiert. Am Ende dieses Prozesses ging es schon lange nicht mehr nur um eine Verbesserung der ökonomischen Lage der Arbeiter, es ging um eine soziale Revolution, das heißt Umsturz der bestehenden Verhältnisse für eine sozialistische Räterepublik. Die Obleute haben 3 politische Massenstreiks organisiert und nachdem der 3. ergebnislos abgebrochen wurde, sie haben halt nichts durchgekriegt. Das muss man sagen, die Polizei, wo die Namen kannte, haben sie eingezogen, die wurden an die Front geschickt. Einige von denen sind im Krieg umgekommen dann. Andere wie Müller selber haben sich noch wieder rausdrücken können und sind wieder in die Fabrik zurückgekommen. Aber es gab keine Durchbrüche bei diesen Streiks. Die wurden zwar immer größer, aber keine der Forderungen wurde erfüllt. Und als dann im November 1917 in Russland, also der Zar war schon im Februar gestürzt worden, als dann im November mit der Oktoberrevolution, etwas paradox, aber die Kalenderreform, als dann mit der Oktoberrevolution die Bolschewiki an die Macht kamen, gab es sowas wie ein Role Model. Es gab sowas wie, aha, die haben den Zar gestürzt, die haben eine autoritäre Regierung beseitigt. So eine sozialistische Revolution ist also tatsächlich möglich. Also man hatte sowas wie ein konkretes Beispiel und noch viel wichtiger, die Regierung mit Trotzki als Außenminister hat sofortigen Frieden angeboten. Das war wohl das Beste, was sie machen konnten. Und das hat diesen Januarstreik erst ausgelöst. Erst in Wien gab es einen großen Streik, dann in Berlin, dann in ganz Deutschland. Und als die deutsche Heeresleitung den Frieden gar nicht angenommen hat, sondern gesagt, ja, Frieden könnt ihr haben, aber wir wollen die ganze Ukraine besetzen dafür und das halt auch durchgezogen hat, dann war halt endgültig klar, die Deutschen kämpfen gar keinen Verteidigungskrieg, sondern das ist ein Eroberungskrieg. Und genauso wurde der durchgezogen. Die Deutschen haben die Ukraine besetzt, sind da einmarschiert, genau wie später auch im Zweiten Weltkrieg und haben so einen abhängigen Staat errichtet. Und ab diesem Punkt gab es sowas wie eine Stimmung nach dem Motto, Verhandeln bringt nichts. In diesem Regime kann man nichts positiv verändern. Reformen bringen nichts, sondern nur wenn alles auseinanderfällt, wenn wir das wie die Russen machen. Ohne genau zu wissen, wie die Revolution in Russland abgelaufen ist, was die Räte waren, Sowjets und so. Da gab es sehr wenig konkrete Kenntnisse drüber. Aber dieser Einfluss war halt sehr groß. Und deswegen wurden ab Sommer tatsächlich von der Obleute-Organisation auch Waffen gesammelt, gekauft, geklaut. Wobei man sich relativ klar war, dass man so eine Revolution militärisch nicht gewinnen kann. Also es gibt eine sehr schöne Szene, wo Richard Müller beschreibt, wie er am 8. November 1918 am Halleschen Tor in Berlin steht und guckt eine Truppenparade und sich anschaut und sagt, ja, diese Leute, die haben in Russland gegen die Revolution gekämpft, die sind nach Finnland geschickt worden als Freikorps, um da in dem ausgebrochenen Bürgerkrieg Revolution zu verhindern und die werden das auch bei uns tun und die werden auch auf Zivilisten schießen. Kann man das überhaupt verantworten? In dem Wissen, dass sie gar nicht genug Waffen haben. Und sie haben es verantwortet, indem sie halt zunächst für den 11., aber dann mussten sie es vorverlegen, weil in Kiel und so weiter die roten Matrosen die Revolution im Grunde schon ohne sie angefangen hatte. Haben sie es vorverlegt in der Hoffnung, dass man die in Berlin verbliebenen Soldaten sozusagen überrumpeln kann. Man hat Leute, die wenigen Leute, die Waffen hatten, an die Spitze des Demonstrationszuges gesetzt. Die Revolution war im Grunde eher sowas wie ein Demonstrationsstreik. Und die ganz wenigen Bewaffneten liefen auf die Kasernen zu von den Außengebieten und haben die Soldaten mehr oder weniger zur Verbrüderung aufgerufen. Und das klappte, weil die Militärs selber, zumindest die einfachen Leute, so kriegsmüde waren, dass sie keine Lust mehr hatten auf das Ganze. Und dieser Zusammenbruch, diese Befehlsverweigerung, dass auch im Militär niemand mehr sich für das Schießen interessiert hat, beziehungsweise dass die Befehlsstruktur zusammenbrach, das war der eigentlich revolutionäre Akt. Und der wurde sehr wohl vorbereitet, aber der wurde weniger militärisch als politisch vorbereitet. Und es war bis zuletzt unsicher, wie es denn ausgeht. Für die Novemberrevolution ist der 9. November 1918 als zentrales Datum in die Geschichte eingegangen. An diesem Tag wurde klar, das Kaiserreich ist Geschichte, die alte Macht kann sich nicht halten und es besteht nun eine offene Situation im Hinblick auf die Frage, welche Gesellschaftsform wird sich nun in Deutschland etablieren? Bernd Langer, Autor eines Buches über die Novemberrevolution, schildert, wie es kam, dass der 9. November zum zentralen Revolutionstag wurde. Also die Obleute, das muss man mal relativieren, die haben natürlich dafür gesorgt und so weiter, dass hier eine revolutionäre Bewegung sich organisieren konnte. Sie haben auch diese Burgfriedenspolitik, also der Kaiser kannte ja nur noch Deutsche und keine Parteien mehr, unterstützt haben, also den Kriegskurs. Aber der harte Kern der Obleute waren 50 Personen. Also um das mal so in die Dimension zu setzen, hier wohnten 4 Millionen Menschen. Aber sie hatten schon natürlich eine nachhaltige Wirkung, weil sie in dieser Arbeiterbewegung sozusagen eingebettet waren. Sie waren quasi die Basis, sie hatten großen Einfluss in den Betrieben und konnten tatsächlich aus dem Stand etliche tausend Leute in den Streik führen. Der Kaiser war ja schon abgetreten, also am 29. September wurde ja eingestanden, der Krieg ist verloren. Die Bedingungen der Alliierten des US-Präsidenten Wilson war, dass der Kaiser abdanken musste. Er hat nicht komplett abgedankt, sondern ist von wesentlichen Machtbefugnissen zurückgetreten. Also war nicht mehr Staatsoberhaupt, hat den Oberbefehl über die Heer und Marine abgegeben. Deswegen gab es ja diesen Max von Baden dann als Reichspräsident, da wurde die SPD auch schon in die Regierung hineingeholt. Und in diesem Bereich gab es dann noch einige Amnestien, wo unter anderem also auch Karl Liebknecht freigekommen ist und die Pressezensur wurde schon aufgehoben, sodass also die Linken dann auch wieder anders öffentlicher ihre Zeitung herausgeben konnten. Und in diesem Zusammenhang treffen sich also in Berlin dann in Hinterzimmern von einigen Lokalen dann zunächst sowas wie Verschwörer. Das sind vor allen Dingen die Obleute, harte Kern der Obleute. Es sind ein paar USPD-Leute natürlich dabei, also diese Partei, die sich ja aus der SPD abgespalten hat, und auch Karl Liebknecht und ein paar von den Spartakus-Leuten. Karl Liebknecht selbst hat allerdings kein Stimmrecht, weil er kein Arbeiter ist, er kann mitreden, aber darf nicht mitentscheiden. Und diese Arbeiter, die sich da, also für Arbeiterverschwörer, sich da treffen, legen fest, weil es geht ja schon am 3. bzw. 4. November in Kiel los und überall werden schon Räterepubliken sozusagen, wird die schon ausgerufen, nur in Berlin noch nicht. Berlin, hat es schon gesagt, ist das Zentrum des Deutschen Reiches, nicht nur die größte Rüstungsschmiede, überhaupt der größte Industriestandort, das ist hier Stadt der Arbeit und der Arbeiter und Arbeiterinnen, vor allen Dingen aber auch Wissenschaftszentrum und die ganzen Garderegimenter liegen hier so. In Berlin ist es schon sehr zentral, dass da die Revolution gewinnt. Wenn sie da nicht gewinnt, dann kann sie auch im Reich nicht gewinnen. Und dieses Gremium legt also fest, wir können die Revolution an jedem Tag machen, nur nicht am 9. November, denn der 9. November ist ein Samstag, da wird der Lohn ausbezahlt, dann wollen die Leute nach Hause gehen, da haben sie alles im Kopf, bloß keine Revolution. Und deswegen wird gesagt, wir machen die Revolution am 11. November in Berlin. So wird das also alles organisiert. Und ja, dann gibt es noch ein Treffen, soll es noch ein Treffen geben vielmehr, im Reichstag in den Fraktionsräumen der USPD. Und auf dem Weg dahin schlägt die Polizei zu, nimmt ein paar Leute fest, unter anderem einen, der eine Aktentasche in der Hand hat. Und da sind so Pläne drin, wie man vorgehen will. Das fällt jetzt der Polizei in die Hand und deswegen müssen sie jetzt handeln. Und es bleibt nichts anderes übrig, als die Revolution nach vorne zu verlegen. Und das ist der Grund, warum dann in Berlin am 9. November, also an dem Tag, wo die Obleute einmal gesagt haben, es geht auf gar keinen Fall, dann auf den 9. November vorverlegt werden muss. Zum Glück ist Sauwetter, muss man noch sagen. Weil die Alliierten hatten sich nämlich überlegt, am 9. November mal den ersten Luftangriff der Geschichte sozusagen auf Berlin zu starten. Das fällt ins Wasser, weil das ein riesiger Tag ist und so kommen also ein paar Zufälle zusammen, sodass das also am 9. November dann stattfindet und auch erfolgreich wird. Die Novemberrevolution, die den Ersten Weltkrieg, nachdem dessen Niederlage schon besiegelt war, endgültig beendete, hat für Deutschland eine völlig neue Situation geschaffen. Aber auch innerhalb der Arbeiterbewegung haben sich die Koordinaten grundlegend verschoben. Nachdem die Gewerkschaften mit der Burgfriedenspolitik den Ersten Weltkrieg mitgetragen hatten, entstand mit den revolutionären Obleuten um Richard Müller eine oppositionelle Strömung innerhalb der Gewerkschaft. Innerhalb der SPD vollzogen sich ähnliche Prozesse. Zunächst waren da jene Reichstagsabgeordneten, die die erneuten Abstimmungen über die Kriegskredite nicht mehr mittragen wollten. Auf breiterer Ebene ging daraus die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft hervor, die bald aus der SPD ausgeschlossen wurde. So gründeten die Kriegsgegner innerhalb der SPD im April 1917 die USPD, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Weil viele Gruppen, viele auch lokal, sich halt abwenden von der sozialdemokratischen Führung, die diesen Krieg komme was wolle stützt. Und der große Bruch ist halt die Unabhängige Sozialdemokratische Partei, die dann 1917 gegründet wird und wo alle diese kleinen Gruppen, die schon vorher irgendwas dagegen hatten, irgendwie reingehen, die aber sehr unterschiedlich ist. Da sind Leute, die sich vorher noch heftigst gestritten haben. Jemand wie Eduard Bernstein, der eher ein demokratischer Reformer ist, ist da drin, weil er diesen Krieg nicht mag. Jemand aus der Mitte der Partei wie Kautsky ist da drin, aber auch die radikale Linke wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sind in dieser Partei, weil die Kriegsfrage nämlich die entscheidende Spaltung ist, nicht unbedingt so sehr Reform oder Revolution oder rechts-links. Deswegen ist die USPD auch mehr so eine Übergangspartei, die dann 1920 auseinanderbricht, als das rechts-links, Revolution, Nicht-Revolution plötzlich wieder der dominante Widerspruch wird. Müller und die Obleute nutzen diese Partei eher als Plattform. Es gibt zwar in den Memoiren von Wilhelm Dittmann einen berühmten USPD-Politiker, so ein Zitat, wo er schreibt, die Obleute waren unsere Leute in den Fabriken, aber eigentlich war es eher andersrum. Die Obleute haben ihr eigenes Ding gemacht, haben ihre Streiktaktik durchgezogen und Müller schreibt, wir haben die USPD als Plattform benutzt. Und damit meint er, sie sind da reingegangen und sie haben genutzt, dass die USPD als einzige legale Versammlung abhalten konnte. Es war ja überall Militärzensur. In jeder Versammlung saß ein Schutzmann. Viele Versammlungen hat man gar nicht genehmigt gekriegt. Aber als Partei genoss die USPD einen gewissen Schutz, weil sie auch noch sehr viele Abgeordnete mitgenommen hat, die im Reichstag und in Parlamenten saßen. Das wollte das Kaiserreich nicht riskieren, die auch komplett alle zu verhaften. Und so haben sie denen einige Versammlungen gestattet. Und da konnten Müller und seine Leute dann aus anderen Städten Gewerkschafter und Aktive treffen, was sie sonst nicht hingekriegt hätten oder was sonst sehr krass aufgefallen wäre, wenn sie halt außerhalb von Berlin Organisations- und Agitationstouren machen. Und dafür war die USPD für die Obleute sehr wichtig, überhaupt politisch sehr wichtig, weil die Obleute eigentlich keine Flugblattarbeit gemacht haben oder so. Also die ganze ideologische Radikalisierung, dass der Krieg jetzt ein imperialistischer Krieg ist, dass man was tun muss gegen den Kaiser, dass es auch was mit Klassenkampf zu tun hat und so weiter. Das stand alles in den Spartakusbriefen, also eine Flugblatt-Serie, nach der die Spartakusgruppe dann benannt wurde. Die haben die Obleute auch fleißig gelesen. Die hatten keine eigene theoretische Praxis. Das ist ein Widerspruch in sich, theoretische Praxis. Sie hatten keine eigene Theorie, aber sie hatten die Praxis. Und es gab halt so ständige Kooperationen, gerade mit der Spartakusgruppe, wo die meisten Leute auch in Berlin saßen. Aber die Obleute haben sich weder von der USPD noch von der Spartakusgruppe bevormunden lassen, in dem Sinne, als dass sie sich reinreden lassen haben, wann ein Streik stattfindet oder nicht. Immer wenn es da Treffen gab, waren nur die Obleute stimmberechtigt über Streik oder Nicht-Streik. Und das zeigt eigentlich die Relevanz dieser Gruppe. Also die größten Antikriegsaktionen, die Hunderttausende von Leuten beteiligt waren, fanden statt von einer Gruppe, die im Grunde völlig unabhängig von den Parteien war. Wenn Sie aber nachschauen, oder wenn du nachschaust in die Geschichte der Novemberrevolution, wer steht da im Vordergrund? Immer die Parteien. Immer Spartakus, immer SPD, immer die großen Führer der Parteien. Und deswegen Richard Müller der Mann hinter der Novemberrevolution. Er verschwindet hinter dieser Parteigeschichte, obwohl eigentlich der gewerkschaftliche Widerstand, der Widerstand in den Betrieben, überhaupt diese Revolution erst ermöglicht hat. Denn da in den Betrieben, da steckt sie, die Arbeiterklasse. Die steckt nicht in den Parlamenten und auch nicht unbedingt nur auf Demonstrationen, sondern es waren wesentlich halt die Widersprüche im Betrieb und in der Lebenswelt der arbeitenden Menschen, die diese Sache zum Kochen gebracht haben. Und deswegen finde ich die Obleute bis heute ein Stück weit unterschätzt. bzw. studierenswert. In den drei politischen Massenstreiks, die maßgeblich von den revolutionären Obleuten organisiert worden waren, war eine politische Organisationsform wieder aufgetaucht, die bereits in den Ursprüngen der Arbeiterbewegung bestimmend gewesen war. Die politische Form der Räte. Als das Kaiserreich nach der militärischen Niederlage zusammenbrach, machten sich überall im Land Arbeiterinnen und Arbeiter daran, aus den Betrieben heraus Räte zu bilden. Aber auch die einfachen Soldaten, die von der Front zurückkehrten oder im November 1918 gerade auf Fronturlaub waren, bildeten Räte. In allen großen und kleinen Städten übernahmen diese Arbeiter- und Soldatenräte nun die Macht. Sie übernahmen oder überwachten die je lokale Verwaltung und veröffentlichten Proklamationen. Zu diesen Proklamationen gehörte oft, dass man nun den Sozialismus einführen wolle, das heißt, Schlüsselindustrien sollten sozialisiert werden, die Räte sollten das künftige Regierungsmodell sein, Arbeiterinnen und Arbeiter sollten direkt über die Produktion mitbestimmen können. Aus der Rätebewegung in Berlin gehen dann zwei zentrale Organe hervor. Einerseits der Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrats in Berlin, in der Übergangszeit formell das höchste Organ der neuen Republik in Deutschland, deren Vorsitzender Richard Müller wird. Andererseits der Rat der Volksbeauftragten, dem Friedrich Ebert und Hugo Haase vorsitzen. Die SPD steht der Rätebewegung von Anfang an skeptisch gegenüber. Sie war mit dem Ende des Ersten Weltkriegs an die Macht gekommen. In der Kalkulation der Militärs sollte die SPD die militärische Niederlage verwalten. Der ging es nun vor allem darum, Ruhe und Ordnung herzustellen, die Revolution in geordnete Bahnen zu lenken. Dafür erscheinen der SPD die Räte nicht als geeignetes Mittel. Räteregierung, das heißt für die alten Sozialdemokraten Chaos, Bolschewismus, Gewaltherrschaft. Die Räte selbst blicken jedoch versöhnlicher auf die alte SPD. Viele Rätedelegierte sehen jetzt die Zeit gekommen, den Bruderkampf zu beenden und schenken der sozialdemokratischen Führung ihr Vertrauen. Dazu Daniel Kuller, jemand, der seit Jahren eine Geschichtsarbeit von unten betreibt. Ja, das ist vielleicht so die größte einzelne Frage an dieser ganzen Geschichte, wie das eigentlich möglich war. Also ein Schritt zur Beantwortung ist sicher immer erstmal diese Partei nicht auf ihre Parteiführung zu reduzieren. Also klar zu behalten, dass eigentlich die Masse der Leute in dieser Partei nach wie vor diese Ziele verfolgt hat, die ganze Zeit im Parteiprogramm ja auch verkündet worden waren. Es ging um die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Und insofern diese Räte einfach von den meisten Leuten als die Mittel zur Durchsetzung davon verstanden wurden, war auch irgendwo klar, dass eine Parteinahme dafür eigentlich dazugehören müsste. Es hat sehr lange gedauert, bis den meisten Leuten dann klar war, dass diese Partei das gar nicht vertritt, dass diese Ansagen einfach hohl waren, die aber immer noch gemacht wurden. Also das darf man auch nicht vergessen, dass diese Parteiführung trotzdem die ganze Zeit auch noch während der Niederschlagung der Revolution, die sie selber organisiert ja auch größtenteils, immer noch behauptet, dass sie diese Ziele weiter verfolgen würde. Also es ist wirklich auch eine große Verarsche, muss man auch einfach sagen. Es ist nicht, dass man da jetzt so leicht hätte dahinter kommen können. Trotzdem ist das die Partei, in der sie alle gewesen waren bis dahin. Auch die USPD-Leute waren ja vorher noch dabei gewesen. Die KPD-Leute später sind auch aus dieser Tradition. Wir haben es eigentlich überall mit Sozialdemokraten zu tun, nicht ausschließlich. Es gibt auch noch die anarchistischen, syndikalistischen Strömungen, die teilweise auch stark sind. Aber die allermeisten Leute waren in irgendeiner Form mit der Sozialdemokratie assoziiert. Das ist die Schule dieser Klasse einfach gewesen. Und ich glaube, es fällt auch vielen Leuten einfach schwer, sich das vorzustellen, dass diese eigene Parteiführung hinter dem Rücken der Leute ja auch, ohne das öffentlich überhaupt zu behaupten, dazuzugeben, ein solches Manöver gegen die Revolution dann plötzlich anfängt. Also das sind ja auch alles Dinge, die, glaube ich, immer noch nicht so richtig den meisten Leuten klar sind. Es wurde vom ersten Tag nach dem 9. November, nach dem Sieg der Revolution in Berlin, die Konterrevolution direkt von der Parteiführung der SPD mit organisiert. Ebert schließt diesen Pakt mit Gröner, dem Chef der obersten Heeresleitung, um halt konterrevolutionäre Truppen zusammenzuziehen, die man jetzt gegen die Leute schicken kann. Das passiert von Anfang an. Wäre es nicht sofort losgegangen, diese Gegenorganisation, wäre sie vielleicht auch gar nicht erfolgreich gewesen. Also diese Entschlossenheit war auch ein Hauptgrund dafür, dass das überhaupt noch ging. Und gleichzeitig aber auch noch in dieser Form die Leute die ganze Zeit zu täuschen und ihnen zu sagen, ja, wir haben das noch vor, Vergesellschaftung, der Sozialismus ist da. Also man hat das ja immer noch in jede Zeitung gedruckt und auch öffentlich verkündet. Ebert hat das nach der Reichstagswahl im Januar bei der Eröffnung des Reichstags auch nochmal versprochen, hat da eben auch noch von der Vergesellschaftung der Großbetriebe gesprochen. Das war, glaube ich, einfach nicht zu durchschauen. Ich glaube, den meisten Leuten war nicht klar, dass so eine Wendung da überhaupt drin ist. Und es gibt immer noch den konkreteren Aspekt während der revolutionären Ereignisse, dass sich die SPD dann sehr stark auf die Soldatenräte stützen kann. Von den Soldaten waren eben doch viele so lange an der Front gewesen, dass sie diese Spaltung im Land, im Reich eigentlich so nicht mitbekommen haben. Also denen war das irgendwie klar, aber sie waren nicht dicht dabei. Sie haben diese Prozesse nicht mitgemacht, diese Radikalisierung auch darunter. Für die war das immer noch die eine große Sozialdemokratie. Und der hat man einfach geglaubt. Es hatte immer für alles gute Gründe gegeben, für die Zustimmung zum Krieg. Da war auch dieses ganze so speziell sozialdemokratische Bild davon, dass man jetzt also gegen das russische Zarenreich eben doch zu den Waffen greifen müsste, wo man also auch das zu so einer progressiven Tat eigentlich im Grunde aufgewertet hat. Das war immer begründet. Es war nie jetzt einfach nur die hohle nationalistische Begeisterung. Man hat ihnen immer noch irgendwas gegeben, um zu sagen, na gut, die haben sich schon was dabei gedacht, sozusagen. Das sind dann auch letztlich viele der schlimmsten Traditionen, die sich dann später in der Arbeiterbewegung auch fortgesetzt haben und ihren Organisationen. Also dass das sozusagen mit zu den möglichen Handlungsspielräumen einer solchen Führung überhaupt gehört, dass sie sowas machen kann, dass sie sich so verhalten kann. Ja, aber insgesamt ist es auch einfach relativ tragisch, darauf zurückzuschauen. Ich glaube, das bewölkt auch das Bild darauf immer so ein bisschen. Man versucht, das selber in den Kopf zu kriegen. Daran ist es letztlich gescheitert. Vertiefung der Revolution und Macht der Räte oder ein gefestigter bürgerlicher Staat. Dies wird im Zuge der Novemberrevolution zu einer Entscheidungsfrage innerhalb der Arbeiterbewegung. Diese Entscheidungsfrage macht sich fest an jener Frage Räterepublik oder Nationalversammlung. Die revolutionären Obleute und der Spartakusbund sind für die Räterepublik, die SPD ist dagegen, innerhalb der USPD ist man geteilter Meinung. Die Entscheidung wird am 16. Dezember 1918 gefällt, auf dem ersten Reichsrätekongress in Berlin. Hier können sich die revolutionären Obleute und der Spartakusbund nicht durchsetzen. Der Reichsrätekongress fällt die Entscheidung für die Wahl zur Nationalversammlung, die dem Deutschen Reich eine Verfassung geben soll. Richard Müller nennt den Reichsrätekongress einen Selbstmörderclub. Die Wahl zur Nationalversammlung im Januar 1919 besiegelt das Ende der Revolution. Es gibt keine sozialistische Mehrheit in ihr. Parallel schickt die SPD-Regierung, die mit den bürgerlichen Parteien in der Nationalversammlung zusammenarbeitet, die alten Militärs, um die Macht der Räte zu brechen. Während sich ab 1919 in Deutschland eine bürgerliche Demokratie etabliert, wird Richard Müller innerhalb der Gewerkschaft zu einem Agitator der Rätebewegung. Er gehört zu jenen, die auch nach der Wahl zur Nationalversammlung für die Macht der Räte eintreten, unter anderem innerhalb der Betriebsrätebewegung. Die Bewegung der Räte bekommt insbesondere im Zuge des Märzstreiks 1919 und während der Abwehr des Kapp-Putsches noch einmal eine wichtige Geltung. Richard Müller wird zu einem Theoretiker dieser Rätebewegung und stellt mehrere Modelle einer Räteregierung vor, in der die Demokratie von den Betrieben aus organisiert werden soll. Überall werden Streiks, die für eine solche Vorstellung eintreten, in bürgerkriegsartigen Kämpfen niedergeschlagen, Kämpfe, die sich bis etwa 1923 hinziehen. Nach Spaltungsprozessen innerhalb der Gewerkschaften wird Richard Müller schließlich Mitglied in der KPD. Er beteiligt sich am Aufbau kommunistischer Gewerkschaftsstrukturen. Im Zuge der Stalinisierung der KPD entfernt sich Müller immer mehr von der kommunistischen Partei, aus der er schließlich ausgeschlossen wird. Schon 1923 hatte Richard Müller damit begonnen, an einer Geschichte der Novemberrevolution zu arbeiten. Es ist eine Geschichte der Novemberrevolution von unten. Es ist eine der wenigen Schriften, die nicht von einem Standpunkt einer der beiden Parteien geschrieben sind, sondern die so eine unabhängige Radikalisierungsgeschichte erzählen. Natürlich ist es kein neutrales Buch, wo Richard Müller sagt, er verdeckt auch so ein bisschen seine eigenen Schwächen. Das ist total klar, das macht jeder, wenn er über seine eigenen Taten schreibt. Aber es ist hochinteressant, weil Müller alle Flugblätter in dieser Zeit gesammelt hat. Er hat auch die Protokolle des Vollzugsrats der Arbeiter- und Soldatenräte, wo er ja hinterher hergewählt wurde. Also er war sozusagen Staatsoberhaupt, weil er Vorsitzender des höchsten Gremiums, Rätegremiums war. Das hat er alles gesammelt und sowas wie eine Geschichte der Novemberrevolution von unten geschrieben. Und auch die ist so ein bisschen, also es war ein langer Geheimtipp, das haben viele gelesen in den 20ern. Das hat in der seit 1969 ziemlich viele Raubdrucke und dann später auch offizielle Neuauflagen erlebt. Aber im Kalten Krieg, wo es halt immer darum ging, SPD versus KPD, Marxismus, Leninismus versus Sozialdemokratie oder Sozialstaat, war diese unabhängige Radikalisierungsgeschichte nicht so gefragt. Ich habe das Kapitel in meinem Buch dann genannt, Richard Müller als Historiker, Fußnoten und Verdrängungen, weil man sich gerne bei ihm bedient hat für Quellen, für wie sah das denn aus, wie lief das konkret ab, was ist da eigentlich passiert. Aber seine Interpretation, wie diese Revolution zustande gekommen ist, als Radikalisierungsprozess, die hat man so ein bisschen unterschlagen. Und das ist eigentlich schade, die wollte ich auch ein bisschen wieder hervorholen. Deswegen sowohl die Müller-Biografie als auch die Neuauflage dieser Schriften, die ja lange vergriffen waren. Richard Müllers dreibändige Geschichte der Novemberrevolution ist 2011 im Verlag Die Buchmacherei neu aufgelegt worden. Dieses Buch ist ein Zeugnis davon, dass aus der Novemberrevolution anderes hätte folgen können als eine bürgerliche Republik. Der Historiker Ralf Hofrogge hat eine Biografie über Richard Müller geschrieben, die 2008 bei Dietz Berlin erschienen ist. Bernd Langer hat im Oktober dieses Jahres unter dem Titel »Die Flamme der Revolution« eine Geschichte der Revolution von 1918-1919 veröffentlicht. Daniel Kohler ist den ganzen November mit einer Vortragstour über die Novemberrevolution in ganz Deutschland unterwegs. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.